Es ist nicht mutig, eine Rohfassung einer Dokumentation zu zeigen. Hallo zusammen, willkommen nach Smalltalkers. Ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die umstrittene Doku von WDR und Arte über Antisemitismus in Europa. Die Dokumentation, die von Sender Arte in Auftrag gegeben worden ist und von WDR produziert wurde, ist nicht gezeigt worden. Die beiden Sender wollten aus verschiedenen Gründen es nicht ins Programm aufnehmen und ausstrahlen. Arte hat sich darauf berufen, dass der fertige Film dem ursprünglichen Konzept nicht passen sollte und WDR wollte den Film erstmal überprüfen. Daraufhin gab es harte Kritik in der Presse und in den Medien, genauso wie im Internet. Es wurde den Sendern unterstellt, sie wollen tatsächlich nur etwas verheimlichen, dass es nicht Handwerkliches gab, das zu beanstanden war, sondern Inhaltliches und dass die Sender sich nicht direkt dazu äußern wollen. Kurzum, es ist Arte und WDR Zensur vorgeworfen worden. Kurz daraufhin kam die Zeitung Bild. Die Zeitung hat sich entschieden, den Film anscheinend zu leaken und den auf ihrer Webseite für 24 Stunden zu veröffentlichen. Es gab 200.000 Views in diesen 24 Stunden, also eine relativ hohe Zahl. Es war dann auch innerhalb der Dokumentation zu sehen, dass das nicht die Endfassung gewesen ist. Es fehlten zum Beispiel in einigen Teilen, die in arabischer, französischer Sprache gewesen sind, die Untertitel, was darauf hindeutet, dass es definitiv nicht die Endfassung gewesen ist. Dieser Akt von Bild wurde in der Presse und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehr stark kritisiert, unter anderem von der NDR-Kolumnistin Anja Reschke im Programm ZAP. Es ist natürlich das Recht der Bild-Zeitung, Arte und den WDR zu kritisieren und auch kritisch nachzufragen. Aber diesen Film einfach zu senden, ist kein Verdienst, sondern schlichtweg frech, finde ich. Was die Medien auch äußerten, ist, dass das, was sich ARD und Arte nicht trauten, so die Kritik der Medien, sich der Axel Springer Verlag sich zutraute durch die Veröffentlichung im Rahmen der Online-Plattform von Bild.de. Die Dokumentation ist inzwischen oft gemirrored worden, auch wenn es keine Endfassung gewesen ist, was man auch berücksichtigen muss, haben sich dadurch viele Medienschaffende einen Einblick verschaffen können. Sie haben sich die Dokumentation anschauen können und sich auch selbst ein Urteil verschaffen können, ohne auf Sekundärquellen oder auf die Pressemitteilungen der Akteure beziehen zu müssen. Zum Inhalt selbst. Wie ist die Dokumentation strukturiert? Man kann im Groben sagen, sie besteht aus drei Schwerpunkten. Schwerpunkt A, das ist ungefähr das erste Drittel der Dokumentation, die politische Landschaft in Deutschland. Es wird dann im gesamten politischen Spektrum sich genau angeschaut, wo sich mitunter Antisemitismus verbergen könnte oder beziehungsweise ganz offen zutage gefördert wird in Diskursen politischer Art, sowohl von links als auch von rechts. Der zweite Teil bezieht sich dann auf den Nahostkonflikt selbst. Das heißt, die Erschaffenden der Dokumentation reisen nach Israel und in den Gazastreifen und verschaffen sich dort einen Einblick in Bezug auch auf die Regierung der Hamas in Gazastreifen und die Tätigkeit von verschiedenen NGOs aus Europa und den Vereinigten Staaten und der Vereinten Nationen. Der dritte Hauptpunkt der Dokumentation ist die Haltung europäischer Muslime, hier ganz besonders französischer Muslime, in Bezug auch auf ihre jüdischen Mitbürger in Frankreich. Das zweite Segment wird in der Presse am schärfsten kritisiert. Vor allem wird es das vorgeworfen, dass das Konflikt nicht objektiv geschildert wird. Vor allem wird über die Siedlungspolitik von Israel verschwiegen und die Tätigkeit von NGOs wird anscheinend auch nicht ganz objektiv gezeigt. Laut den Medien sind das die größten Schwachpunkte dieser Doku. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk äußert sich dann auch die Journalistin Gema Pürzgen zur Dokumentation. Sie selbst ist freie Journalistin, war lange im Nahostraum tätig und mitunter auch für Medien wie die Frankfurter Rundschau. Er hat einfach eine sehr klare propagandistische Linie und zeigt aus meiner Sicht eben diese ganze Thematik sehr einseitig, indem er sich sehr gezielt bestimmte Gesprächspartner auswählt, andere weglässt und eben eine ganz klare Zielrichtung hat. Wenn man mit Kollegen spricht, die vor Ort ein bisschen mitbekommen haben, wie diese Dreharbeiten gelaufen sind, bestätigt sich dieser Eindruck. Da kamen Leute, die hatten ganz Festes vor und das haben sie eben umgesetzt. Etwas objektive Meinung hat Daniel Huber auf dem Portal Watson.ch geäußert. hat den Film einseitig, aber sehenswert genannt. Klar ist, der Film gibt sich nicht die Mühe, ausgewogen zu sein. Das gibt Regisseur Schröder selbst zu. Wie kann man einen Film über europäischen Antisemitismus machen, der nicht vom Verstand, von der Haltung und vom Herzen her projudisch ist, sagt er laut Zeit.de. Dies mag zutreffen, doch sobald es um den Nahostkonflikt geht, wird dieser Ansatz problematisch. Wer sie gesehen hat, dem ist klar, warum so viele Juden wie nie zuvor aus Frankreich nach Israel auswandern. Dass der tief verwurzelte Judenhass in bedeutenden Teilen der muslimischen Gemeinschaft dafür verantwortlich ist, verschweigt der Film nicht. Auch im Rahmen der Akteure selbst gab es Kritik. So äußerte sich zum Beispiel im Rahmen des Formats ZAP vom NDR sich die ZAP-Redaktion zum Thema und interviewte dann auch Michael Ridder, einen Medienexperten, der sich zum Verhalten der Akteure selbst, sprich Arte und WDR, nochmals äußerte, und zwar sehr differenziert. Nach dem, was Sie gesehen haben, ist das gut, dass da jemand in Straßburg jetzt die Notbremse gezogen hat? Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Also ich finde den Film sehr spannend. Da sind viele Zahlen und Fakten, die ich noch nicht dutzende Male irgendwo gelesen oder gehört habe. Der ist sehr dicht, auch ein bisschen künstlerisch erzählt. Natürlich hat er auch Passagen, über die man diskutieren kann. Da ist nicht alles zwingend. Manches finde ich auch polemisch zugespitzt. Das ist diskussionswürdig. Aber diese Diskussion könnte man eben erst führen, wenn der Film mal offiziell irgendwo gezeigt wird. Arte und der WDR haben da jetzt ja unterschiedliche Gründe genannt, warum der Film nicht gezeigt werden soll. Wie finden Sie diese Begründung? Was halten Sie davon? Ich verstehe es nicht so ganz, muss ich sagen. Also Arte ist ja ein Sender, der sich wirklich dadurch auszeichnet, dass da Dokumentationen laufen, die jetzt nicht unbedingt einen Platz in stärker formatierten Programmen hätten. Das leben wir ja alle an Arte. Da ist einfach mehr Freiheit, da entsteht auch mal was ganz Neues, Überraschendes. Und bei diesem Film, so wie ich ihn jetzt gesehen habe, kann ich nicht erkennen, dass da irgendwas so schlimm schiefgegangen sein soll, dass man ihn stoppen muss. Ist da für Arte und den WDR ein Imageschaden entstanden? Ich denke ja, weil dieses Zaudern und Zögern, dieses halbherzige Begründen war schon an sich ungeschickt. Und dann ist jetzt noch der Fall eingetreten, dass einfach die Bild-Zeitung in ihrem Internetportal den Film für 24 Stunden online gestellt hat, wo auch immer sie den her hat. Dazu sagt sie auf Anfrage nichts. Das ist ja gewissermaßen eine Wertabschöpfung an öffentlich-rechtlichem Content. Und da stehen Arte und WDR jetzt ziemlich dumm da. Arte reagierte dann auch auf die Ausstrahlung der Dokumentation durch Bild.de. Die Unterstellung, der Film passe aus politischen Gründen nicht ins Programm, ist schlichtweg absurd. Der ursprünglich von der Programmkonferenz genehmigte Programmvorschlag sah ausdrücklich das Thema des unter dem Denkmantel der Israel-Kritik versteckten Antisemitismus vor. Entsprechend der editorialen Linie von Arte als europäischer Sender, aber nicht im Nahen Osten, sondern in Europa. Im Gegensatz zu Arte war die Reaktion von WDR ganz anders. Jetzt will der Sender den Film doch zeigen, und zwar am Mittwoch, am 21. Juni, mit der Diskussionsrunde bei Maischberger im Anschluss. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, so wie der WDR es vorhat. Nämlich, dass eine sehr kontroverse Dokumentation nicht nur gezeigt wird, sondern dass im Anschluss auch mit entsprechenden Experten eine Diskussion gezeigt wird, ausgestrahlt wird zur Dokumentation selbst. Wer in Anschluss an der Dokumentation unter der Moderation von Maischberger an der Diskussionsrunde teilnehmen wird, wissen wir zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Videos nicht. Dennoch halten wir es für eine sehr gute Idee, dass es so konzipiert wird. Ja, Gustavo, wir haben uns den Film schon angesehen und können unsere Meinung dazu sagen. Findest du die Reaktion von Arte gerechtfertigt? Ich finde, Arte hat zum Teil recht. Warum? Die Auftragslage war ziemlich klar definiert. Antisemitismus unter dem Deckmantel der Israel-Kritik in Europa. Stattdessen besteht ein Großteil der Dokumentation zu Problematiken im Gazastreifen und im Nahostkonflikt an sich, und zwar in der Region selbst. Das bedeutet, dass ich verstehen kann, dass, wenn man von der Stellungnahme von Arte auch ausgeht, die nach der Ausstrahlung durch Bild.de auch in die Website eingestellt wurde, dass es tatsächlich nicht dem Auftrag von Arte entsprach. Deswegen hat Arte dem meiner Ansicht nach auch recht. Was nicht bedeutet, dass ich der Auffassung bin, dass es nicht gezeigt werden soll. Die Dokumentation soll meiner Ansicht nach definitiv gezeigt werden. Und zwar auch über die Medien, die verantwortlich gewesen sind. Hierbei muss man aber auch bedenken, Arte hat den Auftrag gegeben. Der WDR war aber für die Überwachung bzw. für die Produktionsprozedere verantwortlich. Das heißt, es ist gut, dass der WDR im Nachhinein die Dokumentation zeigt. Ja, da bin ich deiner Meinung und ich finde auch gut, dass Bild diese Aktion vorgenommen hat. Weil durch diesen Skandal hat das Thema an sich sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt in der Gesellschaft. Für viele gut gebildete Leute aus meinem Bekanntenkreis war diese Information ganz neu tatsächlich, wie die Situation mit Juden und mit Antisemitismus in Europa und vor allem in Frankreich ist. Es ist ja auch kritisiert worden in Bezug auch auf die Position von Arte, dass Arte es deswegen nicht ausstrahlen will, weil im letzten Drittel der Kommentation explizit auf die Haltung der französischen Muslime zu den jüdischen Franzosen Bezug genommen wird. Und dass es da sehr viel Konfliktstoff gibt und dass mitunter auch eine große Auswanderungswelle begonnen hat, französischer Juden nach Israel, weil die muslimisch-französische Bevölkerung faktisch sehr antijüdisch eingestellt ist, so die Dokumentation, und sich die Juden in Frankreich nicht mehr sicher fühlen. Auch sollte man bedenken, dass viel Geld investiert worden ist für diese Dokumentation. Das heißt, man spricht von etwas über 160.000 Euro Kostenpunkt. Das heißt, dieser Kostenpunkt sollte mit berücksichtigt werden und von daher ist auch gerechtfertigt, dass aufgrund dieser großen Investition allein schon die Dokumentation gezeigt werden sollte. Und wie findest du die Aktion von Bild? Ist das tatsächlich mutig? Es ist nicht mutig, eine Rohfassung einer Dokumentation zu zeigen, die, so die offizielle Position vom WDR, noch überprüft wurde. Das heißt, es ist nicht mutig, etwas zu zeigen, wofür man andere ausschließlich verantwortlich sein kann und sich selbst als Retter des Abendlandes darzustellen. Es ist, ich weiß nicht, also der Axel Springer Verlag hat einfach nur davon profitieren wollen, dass der WDR indirekt auch mit verunglimpft werden konnte und Bild als Retter der öffentlichen Meinung. Ja, hier müsste ich dir ein bisschen widersprechen. Meiner Meinung nach wäre der Film von WDR nicht gezeigt, ohne diese Aktion von Bild. Ja, das kann durchaus sein, aber die Ausgangsfrage war, inwiefern es mutig gewesen ist. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich mit Mut zusammenhängt oder einfach nur mit einem vermeintlichen Skandal rund um die öffentlich-rechtlichen Medien. Ja, mutig war es schon, weil es eigentlich ein urheberrechtliches Verbrechen ist. Und das könnte tatsächlich zu gerichtlichen oder zu rechtlichen Konsequenzen für Axel Springer Verlag führen. Komischerweise passiert es nicht. Der Film wird sogar auf YouTube von WDR nicht geblockt. Ich glaube, WDR hat einfach keinen Bock mehr auf diesen Skandal und sie wollen das irgendwie jetzt so schnell wie möglich aus der Welt schaffen. Und was glaubt ihr? Hatten Arte und WDR einen guten Grund, den Film nicht zu zeigen? Oder glaubt ihr, dass die beteiligten Sender WDR und Arte übervorsichtig gewesen sind und dass es gut gewesen ist, dass Bild.de die Dokumentation gezeigt hat? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Danke und ciao. Tschüss.